Windig und regnerisch, am Samstag freundlicher, Höchstwerte 3 bis 11 Grad, Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Es ist 23.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen: A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Höchstadt Nord und Höchstadt Ost, 4 Kilometer Stau. Soweit die Verkehrsübersicht. Bayern 2 Nachtmix mit Jay Rutledge. Crashkurs Senegal. Was ist eigentlich Mbalax? Jede Menge Neuerscheinungen erreichen uns dieser Tage aus dem westlichsten Land Afrikas. Westlich, das ist natürlich geografisch gemeint, denn musikalisch geht der Senegal ziemlich eigene Wege. Die lokal gefeierte Popmusik des Landes, Mbalax, von Pionieren wie Youssou N'Dour oder Tion Seck begründet, war dem Westen schon immer viel zu komplex. Mbalax ist die Musik im Senegal, zu der man am Wochenende ausgeht, in einen schicken Nachtclub gut angezogen und die Freundin ausführt. Ein unglaubliches Feuerwerk aus harten, schnellen Rhythmen, komplex, faszinierend, aber schwer zu begreifen für europäische Ohren. Ein paar wenige Ausnahmen gibt es, die Mbalax für sich entdeckt haben. Zum Beispiel zwei Berliner Produzenten. Auch von ihnen gibt es Neues zu vermelden. In der nächsten Stunde hier im Nachtmix am Mikrofon Jay Rutledge. Und wir streifen natürlich auch die goldene Ära der großen Tanzorchester der 70er und frühen 80er Jahre, beziehungsweise was davon noch übrig ist. Dominiert hat diese Ära im Senegal das Orchestra Baobab. Erst kürzlich wurde das 50-jährige Bestehen der Band in London gefeiert. Aber auch weniger bekannte Bands aus dieser Ära wie Djeuf Djeul de Thiès melden sich dieser Tage mit neuem Album zu Wort. Jeff Joel de Thiès. Sie kommen, wie der Name schon sagt, aus der kleinen Stadt Thiès, 50 Kilometer landeinwärts von Senegals Hauptstadt Dakar. Jeff Joel de Thiès hatten nur eine kurze Lebensdauer. Sie existierten 4 Jahre von 1979 bis 1983, zählten damals aber zu den gefeierten Tanzorchestern des Landes. In der kurzen Zeit ihrer Karriere nahmen sie aber einiges an Musik auf, veröffentlicht wurde es aber nie. Erst Mitte der 2010er Jahre stieß eine europäische Plattenfirma auf die Aufnahmen und brachte 2 Alben heraus. Eben zu hören das schwer kubalastige Rumba para Parejas. Das Echo auf diese wiederentdeckten Originalaufnahmen in Europa war so groß, dass sich die noch lebenden Originalmitglieder überreden ließen, die Band wieder zum Leben zu erwecken. Zusammen mit einigen jungen Musikern spielten ein paar der Originalmitglieder dann 2 Tourneen quer durch Europa. Dieser Tage erscheint nun das erste neu eingespielte Album der einst legendären Band. Und so klingt das Ganze. Na pintao ya de salela e mamao ya de salela Kumbunku na bintawo Yadi sali jalambanta E mamao Jidi balala yemi E mamao Jidi balala yemi Kumbunku na bintawo Yadi sali jalambanta Nalon kabila la tende jombin katabla e musoe Nalon kabila la tende jombin katabla e muso Kombon kola mintao Yadi sali jalambanta Thank you. Ja, und diese Band ist sowas wie die Blaupause für viele Vinyldigger, das Orchestra Baobab aus dem Senegal. Und ganz sicher gäbe es ohne die Magie ihrer frühen Aufnahmen heute nicht so viele Vinylsammler, die nach vergessenen Schätzen in Afrika suchen. Das Orchestra Baobab steht wie keine andere Band für die goldene Ära kubanisch beeinflusster Tanzmusik in Westafrika. Ihre Alben wurden schon früh von einer ganzen Reihe an Plattenfirmen aus Europa wiederveröffentlicht. Gegründet 1970 nahm die Band bis 1985 insgesamt 25 Alben auf und war lange die populärste Tanzband von Dakar, wo sie im schicksten Nachtclub der Stadt Abend für Abend die High Society Senegals bespielten. 1987 löste sich Baobab auf, Kuba war out, die Jugend feierte Mbalach. Anfang 2000 wurde die Band dann wieder vereinigt und tourt seither ausgiebig um die Welt. Nach und nach aber starben die meisten Originalmitglieder. Auch hier der Saxophonist Issa Sissoko, der unglaubliche Gitarrist Barthélemy Atiso, die Sänger Rudy Gomez, Bala Sidibé und natürlich Ndjuga Dieng. Aber auch ohne die tragenden Säulen wird das Orchester bis heute weiter am Leben gehalten. Junge Musiker aus Dakar haben die freien Plätze gefüllt. Gerade hat die Band ein Konzert in London gespielt und dort ihr Jubiläum gefeiert. Dazu gibt es jetzt auch einen neuen Song, 50 ans. Und in Dakar treten Baobab auch regelmäßig wieder auf, zwar nicht mehr im schicksten Nachtclub der Stadt, aber jeden Sonntag in einer kleinen, charmanten Strandbar. Der Besuch lohnt sich, auch wenn der Zauber ihrer frühen Aufnahmen fast erloschen ist. Legi matna senkanka war aduna de wol fo Senegal fonku jo santi biko wone fuñu yexi tayana luko waral manko jubo farlu ci ligi matu ko soso bayina ñu sen war def ci jalore wa am ci manore si ci ko bura feye tel muselo Rafetal punyo montine yene te jamu jusa una carne we jubo kuku bane ribu nyo we nyo andere aha uji korafete khel miselo uto khete jube si jamu gaine aha uji korafete khel miselo uto khete jube Oh, Étoile de Dakar mit Tili. Es sang ein erst 18-jähriger Youssou N'Dour. Khalis heißt das dazugehörige Album. Es markiert einen Richtungswechsel in der senegalesischen Popmusik. Weg von den kubanischen Tanzorchestern hin zu einem mehr auf senegalesischen Rhythmen basierten Sound. Mbalax eben. Nach einigem Hin und Her in der Besetzung sollte aus Étoile de Dakar Super Étoile de Dakar werden, die langjährige legendäre Begleitband von Youssou N'Dour. Youssou N'Dour ist heute fast mehr Geschäftsmann als aktiver Musiker. Und wenn er dann doch mal auftritt, dann lieber zu Hause in Dakar, zum Beispiel bei einem exklusiven Dinner eines internationalen Konzerns. Da bekommt er dieselbe Gage wie bei einem internationalen Festivalauftritt, kann das Konzert mit einer Handvoll lokaler Musiker spielen und hat keine Reisekosten bzw. zeitaufwendigen Flüge nach Europa. Sein eigentlicher Beitrag aber zur Musik Senegals bleibt unvergessen. Zusammen mit anderen Stars wie Omar Penn und Tion Seck, den wir zuvor schon als Gastsänger auf einer Orchestra-Baobab-Nummer gehört haben, hat er Mbalax lange geprägt. Sein schärfster, langjähriger Konkurrent im Senegal um die Krone des Königs des Mbalax war Tjonsek. Der musste allerdings 2015 einige Monate im Gefängnis verbringen, nachdem in seinem Haus größere Mengen an Falschgeld gefunden wurden. Er starb 2021 an einer Covid-19-Infektion. Aber sein Sohn Walisek trägt bis heute sein Erbe weiter und zählt aktuell zu den größten Popstars im Land. Senegalesischer Mainstream-Pop mit einem der aktuellen Stars der Szene, Walisek, Sohn eines der Pioniere des Mbalach, Tjonsek, den wir später nochmal hören werden. Nur selten schafft es eine der bekannten Mbalach-Bands aus dem Senegal nach Europa. Die Musiken Malis, Südafrikas oder der Kapverden tun sich da leichter, einfach weil sie für europäische Ohren verständlicher sind. Senegals Superstar Youssou N'Dour ist deshalb immer zweigleisig gefahren. Mbalach-Alben für den Senegal, Afro-Pop-Alben für den Rest der Welt. Doch es gibt sie, die Musikliebhaber, die sich gerade durch die unglaubliche Energie und Komplexität angezogen fühlen von Mbalach und dieser Musik ein Publikum in Europa verschafft haben. Allen voran der Berliner Produzent Marc Ernestus. Der wurde den 90ern durch seinen bahnbrechenden Mix aus Techno und Dub bekannt. Anfang der 2010er Jahre reiste Marc Ernestus nach Dakar und lernte dort Musiker der Jerry Jerry Band kennen, einer traditionellen Familienband, wie sie im Senegal auf Hochzeiten und sozialen Anlässen zu hören ist. Marc Ernestus war fasziniert von den Mbalach-Rhythmen und begann mit der Jerry Jerry Band zusammenzuarbeiten. Das Ergebnis ist die Ndaga Rhythm Force. Mamori ma mudum dam ne le chomban mi bakon dab mi li sama yo ya ayan ni nyay si ay para isabay ya jigilu may ndet ma jaga may sa jo dangu ni xetalam ci al bi ci gawane sama yaay bo Die Mbalach-Berlin-Verbindung dreht sich weiter. Aaron and the Jerry Jerry Band nach einer ganzen Reihe an Alben mit Mark Ernestus, meist unter dem Namen Ndaga Rhythm Force, hat jetzt ein anderer Produzent aus Berlin Feuer gefangen für die unglaublichen Mbalach-Rhythmen des Senegals. Aaron Otignon, ein Produzent und Pianist, der viel mit Größen wie Woodkid oder Stromae gearbeitet hat. Dieser Tage erschien nun das Debütalbum seines Projekts mit der Jerry Jerry Band, eben zu hören der Titel Sunugal. Auch hier wird nicht nach irgendeinem Popmarkt geschielt, sondern herrlich experimentiert und improvisiert, spannend, eigen, wenn auch gelegentlich etwas Jazz-Fusion-lastig. Für mich eines der schönsten Alben aus dem Senegal, Orientation von 2005. Die Mbalax-Legende Tionsek wird hier begleitet von einem Orchester aus Kairo und Musikern aus Madras in Indien. Das Album wirft ein Schlaglicht auf den kulturellen Einfluss des Islams in der senegalesischen Musik und den großen Einfluss Bollywoods auf Tionsek. Schon in seiner Jugend wurde er im Kino von den opulenten Schnulzen des indischen Kinos mit ihren endlosen Gesangs- und Tanzszenen in den Bann gezogen. Über 40 Musikerinnen waren auf Orientation beteiligt, ein Mammutprojekt, das heute in Zeiten von Spotify niemals mehr so entstehen könnte. Mega schade, denn das Album ist ein Meilenstein für die Musikwelt des Senegals. Am Ende unseres Ausflugs in den Senegal verlassen wir die hektische Hauptstadt Dakar und reisen ganz in den Norden des Landes an die Grenze zu Mauretanien. Von dort kommt der senegalesische Superstar Baba Mal. Vor gut 25 Jahren trafen er und seine Musiker den jamaikanischen Gitarristen Ernest Ranglin und nahmen gemeinsam ein Album auf, In Search of the Lost Rhythm. Wir enden mit einem Song von diesem Album, den nicht Baba Mal, sondern die damals erst 14-jährige Sängerin Cisse Diamba Kanute singt, Ala Wale. Am Mikrofon verabschiedet sich damit Jay Rutledge. Zwei Zündfunk. Grenzenlos hören. Hallo, wir sind Oliver Buschek und Noe Noack. Und wir suchen Mein Ding mit 16. Also, Ihr Ding mit 16. You load 16. Musik, Musikgenres, aber zum Beispiel auch Bücher. Oder Filme, auch ganz wichtig. Ihr erster fahrbarer Untersatz, Mopeds, Mofas oder prägende Orte.